2. Thessalonicher, Kapitel 3. Weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepreiset werde wie bei euch, und dass wir erlöset werden von den unartigen und argen Menschen. Denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Argen. Wir versehen uns aber zu euch in dem Herrn, dass ihr tut und tun werdet, was wir euch gebieten. Der Herr aber richte eure Herzen zu der Liebe Gottes und zu der Geduld Christi. Wir gebieten euch aber, liebe Brüder, in dem Namen unseres Herrn Jesu Christi, dass ihr euch entzieht von jedem Bruder, der da unordentlich wandelt, und nicht nach der Satzung, die er von uns empfangen hat. Denn ihr wisset, wie ihr uns sollt nachfolgen, denn wir sind nicht unordentlich unter euch gewesen, haben auch nicht umsonst das Brot genommen von jemand, sondern mit Arbeit und Mühe, Tag und Nacht haben wir gewirket, dass wir nicht jemand unter euch beschwerlich wären. Nicht darum, dass wir des nicht Macht haben, sondern dass wir uns selbst zum Vorbilde euch geben, uns nachzufolgen. Und da wir bei euch waren, geboten wir euch solches, dass, so jemand nicht will arbeiten, der soll auch nicht essen. Denn wir hören, dass etliche unter euch wandeln, unordentlich und arbeiten nichts, sondern treiben Vorwitz. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie durch unseren Herrn Jesum Christum, dass sie mit stillem Wesen arbeiten und ihr Eigenbrot essen. Ihr aber, liebe Brüder, werdet nicht verdrossen, Gutes zu tun. So aber jemand nicht gehorsam ist unserem Wort, den zeichnet an durch einen Brief und habt nichts mit ihm zu schaffen, auf dass er schamrot werde. Doch haltet ihn nicht als einen Feind, sondern vermahnet ihn als einen Bruder. Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch Frieden allenthalben und auf allerlei Weise. Der Herr sei mit euch allen. Der Gruß mit meiner Hand, des Paulus Hand. Das ist das Zeichen in allen Briefen, also schreibe ich. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch allen. Amen.